Wenn ich alleine bin, der Schmerz mich quält und das Denken falsche Wege geht. Wenn ich alleine bin, gibt es keine Farben und jeder Mensch ist schwarz. Wenn ich alleine bin, manchmal verlange ich nach euch. Wenn ich alleine bin, zeigt sich die Wirklichkeit. Sah ich lachende Gesichter, Augenpaare, die sprühten vor Zufriedenheit. Einst da sah ich lachende Herzen, die strahlten so ein sattes Rot. Und einst da blickte ich in eure falschen Seelen und erschrak. Ist dem Clown gleich, bemalt mit tausend bunten Farben. Keine Farben und jeder Mensch ist schwarz.